Das ist ganz wichtig war für uns, war das Bad. Ja? Das Bad. Wir haben das Herderpark, das Bad. Wir haben doch kein Geld nicht gehabt, das Buben. Ja, sicherlich. Und jetzt, wo sind wir hingegangen? Wir haben nur gehabt, der Klotthusen, der Leiberl. Da hast du eh viel gehabt. War eh reich auch schon, gell? Kinderfreund. Da sind wir dort hingekommen und haben uns so einen Spaten können.